Es ist eine Unwahrheit sondergleichen, wenn zur Vertarnung der Arbeit der Kongregationisten, ganz wie bei den Freimaurern, behauptet wird, sie könnten an erster Stelle die Belange der Parteien und Verbände vertreten und erst an zweiter Stelle als Kongregationist und Freimaurer handeln. Sie sind beides durch Gelübde an erster Stelle und so eingedrillt, dass sie nie etwas anderes sein können. Sie sind stets Streiter für ihre Oberen und werden überall durch den engen Zusammenhalt, der ihren Gebilden eigen ist, stets die Führung in den Vereinen und Verbänden an sich reißen. Wir sehen hier den Jesuitengeneral das gleiche Streben betätigen, wie wir es von Juden und Freimaurern immer wieder klargelegt haben, durch eidlich zum Gehorsam verpflichtete maßgebenden Einfluss in den Parteien, Vereinen und Verbänden eines Volkes zu gewinnen. Eine besondere Aufgabe hat der Jesuitengeneral den marianischen Kongregationen darin gestellt, dass sie Laienapostel für die sogenannte katholische Aktion zu stellen und diese zu überwachen haben. Es ist so, wie die marianischen Kongregationen in San Sebastian auch ihre Aufgabe verstanden hat. Die katholische Aktion ist zunächst eine weitgehende und widerliche Bespitzelung, Überwachung und Bindung der freien Katholiken, die außerhalb der marianischen Kongregationen und aller anderen Gebilde der römischen Kirche, zum Beispiel der Bruderschaft vom Herzen Jesu und so weiter, stehen. Das religiöse Gewand, das der katholischen Aktion umgehängt wird, verhüllt nicht diesen Kern. Sie soll verhüten, dass Katholiken der römischen Kirche und damit der Hand des Jesuitengenerals entgleiten und es noch solche gibt, die er nicht beeinflusst. Gleichzeitig soll sie darüber hinaus den Kampfwillen gegen die Ketzer und Heiden in den abgestandenen Katholiken wecken und die Zerklüftung in den Völkern gemischten Glaubens steigern. Im Besonderen aber soll sie Gelegenheit geben, dass in allen Ländern die katholische Kartothek über das katholische Volk vollendet wird, die den Steckbriefen, das heißt der Kartothek über die einzelnen Jesuiten, nachgebildet ist. Die Kartothek ist in Ausarbeitung begriffen. Sie enthält alle katholisch Getauften, ihre Ehe und ihre Kinder, mit Sonderangaben über die Art der Taufe und der Trauung, ob diese katholisch, evangelisch oder nur standesamtlich erfolgte. Diese Kartothek ist tatsächlich das Standesamtsregister des innerhalb der Völker lebenden katholischen Volkes und die Grundlage für den katholischen Staat in den Staaten. Sie ist peinlichst geführt. Aus ihr ist wertvolles Material für alle möglichen Zwecke zu gewinnen. Die von der katholischen Aktion zu leistenden Arbeiten werden von den örtlichen Pfarrern zwar geleitet, aber doch von Kongregationisten und Pfarrschwestern ausgeführt, die sich beide Hand in Hand arbeiten. Der Jesuitengeneral konnte den römischen Papst Pius X. die katholische Aktion befehlen lassen, als die Abhängigkeit des weltlichen Klerus vom Jesuitenorden eine so starke und die marianische Kongregation derart ausgebaut war, dass er nicht mehr zu befürchten brauchte, es könne innerhalb der römischen Kirche eine Bewegung entstehen, die von ihm nicht auf das Genaueste geleitet und überwacht würde. Er hat deshalb Millionen der Kongregationisten in den Dienst der katholischen Aktion gestellt. Er weiß, dass diese für ihn arbeitet. Der Gedanke, Laienapostel auf die katholische Welt loszulassen, wäre ohne marianische Kongregation nie geboren. Jesuit Albert Bögle meint in der Zeitschrift für marianische Sodalitäten vom Mai 1929, Zitat: Der Gedanke des Laienapostels, der in der katholischen Aktion verkündet wird, gehört längst zu ihrem Wesen. Die katholische Aktion wird alle Laien umfassen und heranziehen, während die Kongregation nur auserwählte Seelen, besonders eifrige Katholiken, heranbilden wollte. Die katholische Aktion will alle als Soldaten in das Heer Christi einreihen, die Kongregation hingegen für dieses große Heer nur Führer und Offiziere schulen. Der Geist ist also in der katholischen Aktion kein anderer als in der Kongregation. Jede gute Kongregation war bisher schon und ist katholische Aktion, katholische Tat, eine Kerntruppe, die kämpft für das Reich Christi. Zitat Ende. Jesuit Bangar, Leiter des Internationalen Sekretariats Marianischer Kongregationen in Rom, sagt, Zitat: Die Marianischen Kongregationen sind ihrer Geschichte, ihrem Wesen und ihren Statuten nach berufen, an der großzügigen, zeitgemäßen Organisation des Laienapostolats tätig mitzuwirken, ja, sie können dieser als Grundlage dienen. Zitat Ende. An anderer Stelle führt er aus, Zitat: Die Sektionen der Kongregationen dienen ja als Schulen zur Ausbildung besonders hingebungsvoller Laienapostel. Die Arbeit der Sektionen kommt auf diese Weise auch den Pfarrorganisationen zugute. Zitat Ende. Die Jesuiten haben recht, die Laienapostel bedürfen einer besonderen Ausbildung und sorgfältiger Auswahl. Es genügt doch nicht die Anweisung, die der Jesuitengeneral den Jesuiten Friedrich Muckermann schreiben lässt, dass jeder Katholik ein Glied des mystischen Leibes Christi sei, der in der Kirche fortlebt und daher die Pflicht habe, für diesen mystischen Leib zu sorgen wie jeder Geistliche, auch wenn diesem die Austeilung der Sakramente vorbehalten bleibt.